Der Reiter, dessen Pferd und der Gefangene, alle drei waren wohl geeignet, aufmerksames Erstaunen der Landleute zu erregen, welche im Kruge bei einem Gläschen Schnaps am großen Tische saßen. Doch des Pristavs befehlende Strenge ließ ihnen zum Staunen nicht Zeit und forderte sie zum Gehorchen auf. Es wurde ein Schlitten requiriert und mit entsprechender Bedeckung von 6 rüstigen Männern versehen. Iwans lederne Bande wurden mit Ketten vertauscht, die der Richter herbeischaffen musste. Und zunächst ging es an ein genaues Durchsuchen des Reisebündels. In diesem fand sich, außer Wäsche und Kleidung, nichts vor, als in einem kleinen zerlumpten Ledertäschchen einige wenige Papierrubel. Durchaus nicht mehr, als er etwa an Monatslohn empfangen haben konnte. Auf wiederholte Fragen, wo er den Inhalt der geraubten Geldkiste vergraben habe, antwortete er ebenso wenig mit Worten, als der eindringliche Vorhalt, dass er nun doch verloren sei und dass ein reumütiges Geständnis, welches dem Amte die Mühen der Nachforschung erleichtere, ihm nur vorteilhaft werden könne, Wirkung auf ihn machte. Er war in das dumpfe Schweigen der Unterwerfung, in das gedankenlose Hinbrüten des Vernichteten versunken, der keinen Ausweg, keine Rettung mehr sieht und sich stummer Verzweiflung hingibt. Weder milde Ermahnungen, noch Drohungen, noch Schläge, an denen es leider nicht fehlte, brachten ihn aus seiner Verstocktheit. Es blieb dem Pristav nichts übrig, als ihn auf den Schlitten werfen zu lassen und mit der aus Landleuten bestehenden Begleitung bis an jene Stelle der Straße zu fahren, wo man nach der oben erwähnten Schlucht gelangte. Dort wurde der Mörder gezwungen, sich mit ihnen bis an den Ort zu begeben, wo die Geldkiste auf der Schubkarre stand. Abermalige, mündliche und tätliche Aufforderungen, das vergrabene Geld nachzuweisen, waren abermals fruchtlos. Iwan stöhnte unter den Schlägen, aber keine verständliche Silbe kam über seine Lippen. Da es nun ohne dies bei vorrückendem Abend schon zu dunkel wurde, um einigen Erfolg von Nachgrabungen in der Umgegend zu hoffen, so zog der Beamte es vor, diese Versuche für den Anbruch des nächsten Tages aufzusparen, lud Kasse, Schubkarre, Pferdedecke und was dazugehörte auf den Schlitten, wo Iwan unter diesen leblosen Gegenständen auch fast leblos lag, und langte mit dieser seiner schwer eroberten Fracht, allerdings nur halb triumphierend, zwischen 8 und 9 Uhr in der Festung an. Ehe noch die Wächter ihre 10 ausgerufen, hatte sich durch die ganze Stadt das Gerücht verbreitet: Muschkins Mörder ist eingebracht. Aber die geraubten Schätze sind verschwunden. Wir lassen die aus der Stadt nach den Waldhügeln entsendeten Arbeiter unter Aufsicht des ihnen mitgegebenen Unterbeamten den Boden viele Werst in die Runde vergeblich durchwühlen und bleiben im Gefängnis, um den ersten Verhören des Mörders beizuwohnen. Dieser war aus einem Schreckenstaumel nach und nach zum Bewusstsein und zur Besinnung gelangt, dass in den Antworten, die er gebe, sein Heil oder sein Unheil liege, dass trotziges Verstummen sein Schicksal nur verschlimmern könne. Er wurde gesprächig und gab umständliche Auskunft, die wir durch seine eigenen Worte mitzuteilen versuchen, indem wir ihn redend einführen wollen. Wenn wir zuvor noch erwähnt haben, was sich zutrug, als er an den Platz der Tat geführt und dem schmählich entstellten Leichnam seines Brotherrn gegenübergestellt wurde. Der entsetzliche Anblick hatte zuerst sein Schweigen gebrochen, denn er hatte einen Ausruf des Erbarmens getan und sich weinend auf die Knie geworfen. Als er aber die Hände des Ermordeten küssen wollte, war ihm der Kater, der die Leiche noch immer bewachte, wütend auf den Nacken gesprungen. Der Pristav, ganz vergessen, dass ihm selbst etwas Ähnliches widerfahren, legte auf diese Kundgebung des Tieres großes Gewicht. Übrigens erkannten die Hausgenossen die aus dem Walde mitgebrachte Schubkarre, die Geldkasse hatte niemand früher zu sehen Gelegenheit erhalten, als jene an, welche Iwan zu allerlei Verrichtungen im Gebrauche gehabt. Ebenso die Pferdedecke. Das blutbefleckte Beil erklärte er selbst ohne Widerspruch für sein eigenes. Seine Aussage lautete so: Ich bin oft des Abends, wenn mein Herr sich in sein Schlafgemach begeben und mir Erlaubnis erteilt hatte, zu den Singwaldschen Dienstleuten in Besuch gegangen, teils um mit Väterchen Isaac von Pferden zu plaudern, teils um mit Herrn Simeon zu schwatzen, der mir ebenfalls wohl wollte, und bei dem ich deshalb so gern mich aufhielt, weil er unter die wenigen hiesigen Herrendiener gehört, die geläufig Russisch reden. Auch der Punsch, womit er uns bisweilen bewirtete, schmeckte mir sehr. Vorgestern Abend war ich auch da. Ich wollte wie gewöhnlich um 10 Uhr heimgehen. Isaac und Simeon hielten mich zurück. Der Letztere schenkte mir immer wieder ein. Sein Punsch war nie so stark gewesen und hatte mir nie so wohlgetan. Es wurde wieder viel von meines Herrn Reichtum gesprochen und dass ein eisernes Kästchen voll von Goldstücken liege. Simeon neckte mich wieder, dass ich gewiss manchmal einen Griff täte und dass der Schlüssel unter dem Kopfkissen liege. Auch Väterchen Isaac lachte dabei. Und sie behaupteten, der Iwan kauft sich doch noch einmal frei und wird ein großer Herr, der mit 3 Pferden fährt. Dann wollen wir in seine Dienste treten. Mein Kopf wurde mir immer schwerer, vom Punsch und von den Gedanken an Geld und Freiheit. Was ich gesprochen habe, weiß ich nicht mehr. Aber sie lachten über mich, beide. Das weiß ich noch. Als es 11 geschlagen, rief Simeon, jetzt darfst du gehen, Iwan, jetzt ist's genug. Isaac weckte den Hausknecht und sie öffneten mir die große Türe und ließen mich hinaus. Draußen kam ich wieder etwas zu mir und eilte heim. Zu unserem Haustor führte ich den Schlüssel. Es war ziemlich finster im Hofe. Wie ich an meine Stalltür trat, fand ich sie nur angelehnt, nicht geschlossen. Das erschreckte mich, weil ich auch zu dieser den Schlüssel bei mir trug und ihn, da ich ausging, 2-mal im Schlosse umgedreht. Ich fühlte auf einmal eine heftige Angst. Und diese bewegte mich, nach des Herrn Stubenfenster zu schleichen. Da lag das Gitter unten am Erdboden. Ich stieß mit den Füßen daran. Durch die gebrochenen Scheiben, vor denen sonst immer ein wollener Vorhang hing, durch den man nicht sehen konnte, der aber jetzt zurückgeschoben war, erblickte ich unseres Katers Augen, und die leuchteten so hell auf meines Herrn Kopfkissen, dass ich rote Flecken wahrnahm. Es war, wie wenn der Kater spräche, er ist umgebracht. Die Knie knickten mir ein. Und ich dachte, heilige Mutter Gottes, das wird auf dich kommen. Das war mein letzter Gedanke. Nachher verwirrte sich alles in meinem Kopfe. Und ich weiß nicht mehr, was ich begonnen habe. Ich ging wie im Schlafe herum, aber in meinem Herzen bohrte es und ich hörte den Kater miauen, Iwan ist der Mörder. Dazwischen war es mir wieder, als müsste ich hineinkriechen zum Toten, den Schlüssel unter dem Kissen wegnehmen und die Geldkiste öffnen, alle Taschen voll Gold stecken. Damit ich das nicht täte, hob ich das ausgebrochene Gitter vom Boden auf und lehnte es wieder vor das zerschlagene Fenster. Ich bin dann in meinen Stall gekrochen und habe gebetet, bis ich völlig nüchtern war. Je mehr mein Rausch verflog, desto größer wurde meine Angst und ich immer verwirrter. Wenn mein Pferd an seiner Stallkette rüttelte, so dachte ich gleich, das wären meine Ketten, die ich klirren hörte. Wer soll's denn gewesen sein, der ihn umgebracht, dachte ich mir. Auf wen soll denn die Schuld kommen? Auf dir wird sie sitzen bleiben. Sie werden dich mit der Knute zu Tode schlagen. Sie werden dir das Fleisch von den Knochen hauen. Ich besinne mich, dass ich habe 1 vom Glockenturme gehört, dann 2, dann 3. Um 4 Uhr habe ich mein Pferd gefüttert. Dann habe ich wieder gebetet. Um 5 Uhr habe ich mich um des Pferdes Hals gehängt und habe Abschied von ihm genommen. Dann habe ich mir ein Bündel zusammengemacht und bin weggelaufen. Gegenüber vom Tore habe ich mich in einen Gassenwinkel zusammengeduckt und gelauert, bis aufgemacht wurde und die ersten Milchleute aus der Vorstadt hereinkamen. Zwischen denen habe ich mich hinausgedrängt und bin gerannt. Gerannt. Davon weiß ich weiter gar nichts mehr, als dass der Herr Priestaff mich eingeholt hat und in den Schnee geritten. Das ist die Wahrheit. Der Inquirent, denn in Russland gebührt die gerichtliche Voruntersuchung lediglich der Polizei, war keineswegs geneigt, was Iwan als solche gab, dafür zu nehmen, sondern verordnete zur Entwirrung dieses aus pfiffiger Dummheit und heuchlerischer Einfalt zusammengestrickten Lügengewebes fürs Erste eine angemessene Trachtprügel. Doch Iwan biss die Zähne zusammen und blieb dabei. Das kleine, mit einer Londoner Etikette beklebte Fläschchen, dessen flüssigen Inhalt Sachverständige bereits für diluierte Schwefelsäure erklärt und geeignet gefunden hatten, die am eisernen Fenstergitter erfolgten Zerstörungen verursacht zu haben, wurde ihm vorgehalten, mit der Frage, wie es in seine Lade und wie er in den Besitz dieses ihm zu seinen Berufsarbeiten durchaus nutzlosen Dinges gelangt sei. Er leugnete, dasselbe jemals gesehen oder gar Gebrauch von etwas dem Ähnlichen gemacht zu haben. Für welche freche Lüge eine wiederholte Züchtigung nicht ausbleiben konnte. Pristav Schloss verhörte sich immer fester in die Überzeugung hinein, dass er es mit einem durchtriebenen, im eigentlichen Sinne des Wortes ganz verdorbenen Verbrecher zu tun habe, dem die Natur in einer ihrer unbegreiflichen Launen die täuschende Larve unschuldiger Sanftmut gönnte, während sie sein Herz gänzlich verhärtete. Dazu kam noch der Ärger, dass jegliche Nachforschung wegen der geraubten Summen unbefriedigt blieb. Und dass Ivan durchaus nicht Miene machte, das Versteck, das er dafür ausgefunden, irgend zu bezeichnen. Natürlich wurde der sich abquälende Beamte vom bittersten Groll gegen den Missetäter übermannt. Und er würde vielleicht die ohnehin schon weit ausgedehnten Grenzen seiner Vollmacht überschritten und schwere Misshandlungen verhängt haben, hätte sich jener nur jemals auf dem kleinsten Widerspruch ertappen lassen. Doch dergleichen kam niemals vor. Wie wenn er sich in der Nacht vor dem eigentlichen Verhör seine Lektion fest eingeprägt und den Entschluss gefasst hätte, lieber alles zu dulden, als nur eine Silbe weit von dem einmal Gesagten abzuweichen, blieb Ivan unerschütterlich bei seiner ersten Aussage. Weder Querfrage noch Überraschung durch plötzliche Drohungen, noch gütliches Zureden unter Verheißung möglichster Nachsicht brachte ihn aus seinem Gleise. Bald war die ganze Stadt voll von Erbitterung gegen diesen bei so früher Jugend schon so zähen Bösewicht. Muschkins Begräbnis, von dessen am Orte lebenden Glaubensgenossen mit allem Pompe begleitet, den die griechische Kirche einem Märtyrer widmen konnte, hatte nicht wenig beigetragen, diese Erbitterung zu steigern. Und als sich gar die Kunde verbreitete, der große Kater habe das Grab nicht mehr verlassen und sich auf demselben zu Tode gehungert, da erhob sich eine förmliche Sturmflut von Flüchen gegen den treulosen, undankbaren, mörderischen Diener, der so tief unter jenem getreuen Tiere stand. Vielleicht nur ein Mensch in der ganzen Stadt zweifelte an Ivans Schuld und sprach diesen Zweifel überall offen aus. Das war Singvalds Diener Simeon. Wenn ihm dagegen von denjenigen, mit welchen er stritt, alle zusammentreffenden Anzeichen und Belastungsgründe vorgehalten wurden, pflegte er zu erwidern, das ist alles richtig und ich kann es niemand verdenken, der ihn für den Täter halten will. Aber ich bin's nun einmal nicht imstande. Ich kann's nicht glauben, dass Ivan einen Mord begangen hat. So sieht kein Mörder aus. Madame Singvald belobte Simeon für diese milden Gesinnungen und er stieg dadurch wieder mehr in ihre Gunst. Die Untersuchung hatte sich so lange fortgeschleppt, dass sie durch die herannahenden Ostern unterbrochen wurde und während der Festtage ruhen sollte. Doch gerade diese Tage benützte der Pope, welchem die Seelsorge der Gefängnisse übertragen war, zu einem Hauptangriff auf den Verbrecher. Wahrscheinlich wurde er dazu weniger vom Inquirenten als vielmehr von seinem Archimandriten angetrieben, welcher in Ivan, dem Sohne eines ketzerischen Altgläubigen, eine ihm und der rechtgläubigen griechischen Kirche entzogene Beute sah und nun wenigstens der irdischen Gerechtigkeit das Opfer zu liefern wünschte. Ein Wunsch, der ohne des Verbrechers Eingeständnis, trotz aller wieder entsprechenden Indizien, doch vielleicht nicht in Erfüllung ging. Was der Priester nicht herausgebracht, das sollte der Pope herauszubringen versuchen. Und dieser einigte sich bald mit jenem, der, weil er fast schon müde geworden, gern auf die Ehre verzichtete, wenn nur endlich ein Resultat erzielt wurde. Der Pope erhielt die Bewilligung, mit dem Gefangenen wie mit einer Sache nach eigenem Ermessen zu verfahren. Die langen Fasten, an und für sich schon zehrend genug, im Kerker nun vollends aushungernd und schwächend, hatten Ivan, der einer gediegenen Kost während seiner Dienstzeit bei Muschkin gewöhnt gewesen, sehr heruntergebracht und ihn mit einer wahren Fressgier erfüllt. Er klagte über nichts mehr als über Hunger. Und wenn er dem fetten Popen gegenüberstand, fletschte er bisweilen die schönen Zähne, als hätte er Gelüste, einen Biss in die feisten Wangen zu tun und den Mann der griechischen Kirche anzunagen. Am Freitage vor Ostern überraschte ihn der Wohlgenährte mit dem Antrage, ihn zu füttern. Ivan wusste nicht, ob er recht hörte, als ihm gesagt wurde, »Ich hege Mitleid mit dir, mein Söhnchen. Magst du immer ein schwerer Verbrecher sein, hängt es doch nur von dir ab, durch reuiges Geständnis wieder mein Bruder zu werden. Und ein Mensch bleibst du immer. Ich will nicht, dass Gottes Kreatur so wilden Hunger leide. Und deshalb werde ich dir heute Abend gute Speise bringen. Aber es bleibt unter uns. Und du darfst mich für meine Christenliebe beim Gefangenenwärter nicht etwa verraten.« Wer war froher als Ivan? Er zählte die Augenblicke bis zur Dunkelstunde. Er malte sich mit all der Lebhaftigkeit, deren ein leerer Magen von 20 Jahren nur fähig ist, die unnennbare Wonne aus zermalmen, verschlucken, sich sättigen zu dürfen. Und als er Tritte im Gange vernahm, als die Riegel an seiner Zellenpforte zurückgeschoben wurden, als der Pope bei der Finsternis kaum sichtbar ihm ein Päckchen in Papier gehüllt zuschob, da nimm, iss, Weißbrot, gute Fische, wohl bekomm dir's und gehe in dich. Er bemerkte gar nicht, dass er wieder allein war. Er hörte gar nicht, dass die Pforte wieder geschlossen, die Riegel wieder vorgeschoben wurden, dass die Tritte auf dem Gange wieder verhallten. Er verschlang nur, nicht wie ein essender Mensch, wie ein wildes Raubtier, ohne schmecken zu prüfen, was er genoss. Ehe eine Viertelstunde vergangen, hatte er einige Semmeln verzehrt und ein halbes Dutzend scharf gesalzener Heringe. Und dem Tiere gleich, wenn er sich den Wanst überfüllt, warf er sich auf die Pritsche und versank in bleiernen Schlaf. Er träumte von einem langen, schönen Sommertage in seiner Heimat. Von einem Tage so klar, durchsichtig, rein, wie ihn nur der Norden gibt, wenn die helle Mitternacht in den frühen Morgen streift. Er war wieder ein unschuldiges, lustiges Kind, ein munterer Knabe, half der Mutter Beeren suchen, duftige rote Beeren im weißstämmigen Birkenwalde, jagte sich mit glänzenden Käfern herum, er kletterte hohe Lindenbäume und schaute den Vögeln ins Nest. Ach, ihm war so wohl, so leicht. Nur getrunken hätte er gern, denn die Hitze machte ihn durstig. Doch wie er sich dem Bächlein näherte, das neben ihm her durchs Grüne rann, und wie er mit der hohlen Hand schöpfen wollte, da wichen ihm die schlüpfrigen Wellen aus, glitten ihm zwischen den Fingern durch, und er brachte nur eine leere, trockene Hand an die Lippen. Die Hitze wuchs, sein Durst ward immer brennender, und das silberne Wasser wich immer weiter von ihm, je mehr sich seine Kehle danach sehnte. Schon fing der Gaumen ihm auszutrocknen an. »Mutter«, weinte er, »ich verschmachte«, da klirrten von einer Bewegung seines Körpers die Ketten, die er trug, und Iwan erwachte bei dem grässlichen Klange. Fort war der lange Sommertag, die Mutter, der Wald, die Knabenzeit. Doch der brennende, quälende Durst war geblieben. Von diesem gemartert wachte er die zweite Hälfte der Nacht durch in Sehnsucht des Morgens harrend, wo der Aufseher sich zeigen würde. Doch zum Unglücke zögerte dieser gerade diesmal ungewöhnlich lange. Iwan winselte in seiner Qual. Er hätte lieber ein nochmaliges Verhör samt allen damit zusammenhängenden Schlägen ausgestanden, als diesen Durst. Endlich erschien der längst Erwartete. Er brachte ihm Speise, ausnahmsweise, wie er sagte, durch besondere Vergünstigung, ihm von sämtlichen Kettengefangenen allein Lebadan prächtig einzusalzen. Iwan schob voll Widerwillen den hölzernen Teller zurück und flehte mit matter Zunge, die am Gaumen klebte, nur um Wasser. »Ist der Krug leer?« fragte der Wärter. »Jawohl, mein Söhnchen, gleich sollst du Wasser haben. Schönes, klares, frisches Wasser.« Als er diese Worte hörte, flimmerten des Gefangenen matte Augen auf in krankhaftem Glanze, und er flüsterte, »Oh, ich bitte, gütigster Herr Stockmeister, erbarme dich!« »Sogleich, mein liebes Söhnchen, sogleich sollst du bedient werden«, hatte der Aufseher beim Hinausgehen gesagt. Aber vergebens starrte der Elende nach der Türe. Eine Viertelstunde nach der anderen verstrich. Die Tür öffnete sich nicht. Vor ihm stand der eingesalzene Kabeljau. Es erfasste ihn ein heftiger Ekel vor dieser Nahrung, deren Geruch schon seinen Durst zu mehren schien, und er schleuderte den Teller von sich. Bald darauf kam der Wärter, den steinernen Wasserkrug in der Hand. Iwan ließ einen Freudeschrei hören, dem heiseren Gebrüll des Wolfes gleich. »Was ist das?« fragte der andere. »Meinen Teller mit der schönen Gottesgabe in den Winkel geworfen?« »Meine gute Meinung mit Füßen getreten. Ungebärdig, widersetzlich willst du sein? Oho, Vögelchen! Da wird man dir den Saufnapf höher hängen. Dafür gebührt Strafe. Und weil in der heiligen Woche sich Schläge nicht ziemen, so durste noch ein Weilchen, bis dir der Übermut vergeht.« Damit goss er das kühle Brunnenwasser auf die Fliesen des Fußbodens und entfernte sich, ohne auf Iwans Beschwörungen weiterzuachten. Die mit Staub und Erde erfüllten Ritzen zwischen den Steinplatten saugten schnell alle Feuchtigkeit ein. Flüchtige Luftbläschen perlten auf und der letzte Tropfen war verschwunden. Iwan heulte vor Wut, aber ohnmächtig und hilflos knirschte er in seine Ketten. Und abermals neigte sich ein grauer Tag dem düsteren Abend zu. Da knarrte das Schloss am schmalen Pförtlein, ächzten rostige Riegel und der Pope stand wieder vor ihm. Diesmal nicht allein, hinter ihm der Wärter mit dem Wasserkruge, in der halb geöffneten Türe der Pristav und ein Schreiber. »Iwan«, hub der Pope an, »Sohn eines Ungläubigen, eines Ketzers, wie lange willst du noch zögern und ausweichen dem Arme der menschlichen Gerechtigkeit? Weißt du nicht, dass nur die Bußen, die du hier reumütig erduldest, denen du dich bereitwillig unterwirfst, mildern können, jene unausbleiblichen Strafen der Ewigkeit? Gehe in dich. Ermüde nicht länger die Geduld derer, welche auf dein freiwilliges Geständnis harren. Bekenne dein Verbrechen, damit du Frieden findest in deiner Seele und das morgende Auferstehungsfest für dich zur Auferstehung eines neuen Menschen werde. Willst du endlich reden? Wir sind hier, dich zu hören. Wasser, stöhnte Ivan. Erst rede, öffne dein Herz, dies verstockte, böse Mörderherz. Ich kann nicht reden, Väterchen, ich verschmachte. Der Pope nahm den Krug und hielt ihn dem Flehenden vor die Lippen. Einen Schluck ließ er ihn versuchen, dann riss er den Labetrunk wieder fort. Willst du bekennen, wenn du dich satt getrunken? Willst du dann eingestehen? Ich will alles, was ihr verlangt, nur lasst mich trinken. Schwöre vorher, ich schwöre. So nimm. Ivan leerte den Krug mit einem Zuge. Geweihtes Osterwasser hast du getrunken. Nun musst du bekennen, oder du stirbst in einer Stunde. Bist du schuldig? Ich bin schuldig, sagte Ivan und stürzte auf seiner Pritsche zusammen. Am nächsten Morgen mischte sich in die von manchem Judaskusse begleitete Segenskunde »Christ ist erstanden« die zweite »Und Muschkins Mörder hat freiwillig bekannt. Aber das Geld ist noch nicht gefunden.« Der Polizeimeister kam zum täglichen Rapport beim Generalgouverneur. Der große Audienzsaal im Schlosse, durch welchen man geht, um nach dem eigentlichen Empfangszimmer des in den Ostseeprovinzen Gewaltigen zu gelangen, enthielt verschiedene Gruppen von Harrenden, meistenteils lettische Landleute aus der Nähe und Ferne, die irgendein Gesuch, eine Bitte anzubringen hofften. Nur eine bejahrte Frau, welche man auf den ersten Blick ansah, der sie nicht aus diesen Provinzen stamme, dass sie eine eigentliche Russin sei, stand allein, gebeugt, kummervoll, ermüdet von langer Wanderung. In ihrer Hand hielt sie ein kleines Briefchen. Der gutmütige Polizeimeister wollte eben auf sie zuschreiten, um sie zu befragen, worin ihr Anliegen bestehe, als ein jüngerer Adjutant seiner Exzellenz aus den inneren Gemächern hervorkam, augenscheinlich beauftragt, die Anwesenden zu überschauen und dem vielbeschäftigten Generalgouverneur unnütze Gespräche zu ersparen. Kaum bemerkte dieser in dem weiten Raume den Polizeimeister, als er sich ihm eilig näherte. »Nun, Freund, wie steht's? Noch nicht auf den Mammon gestoßen?« »Nein, Herr von Kotzebue«, erwiderte jener. Ivan hat wohl einige Andeutungen gegeben, an welcher Stelle der Raub verscharrt sei. Wir haben den bezeichneten Platz auch gefunden. Ich selbst war dabei zugegen, als alles umwühlt wurde. Aber nichts zu finden. Entweder andere, unberechtigte Finder sind uns zuvorgekommen, und dies Unglück ist am Ende nicht so groß, denn Erben sind nicht da. Und ob die Krone etliche 20.000 Rubel mehr hat, darauf kommt nichts an. Oder, wovon mein Priester allerdings nichts hören will, Ivan hat einen Helfer bei der Tat gehabt. Oder endlich, der Schurke meint, über kurz oder lang aus Sibirien zurückzukommen und hat uns nicht die ganze Wahrheit gesagt. Gleichviel. Die Hauptsache ist, dass seine Exzellenz dem Obergerichte Eile anempfehle und die Sache bald zum Spruche bringe. Wir sind der öffentlichen Meinung die Exekution schuldig. Aber was will diese Frau? Sie ist mir schon bei meinem Eintritt auffällig gewesen. In dem Betragen der Fremden war eine lebhafte Veränderung vorgegangen, seitdem der Name Ivan zu ihren Ohren gedrungen. Sie wiederholte denselben einige Male und setzte hinzu, »Mein Sohn, mein armer Sohn!« Der Polizeimeister und der Adjutant winkten sie heran und hießen sie sprechen. Sie kam aus der Gegend von Narva. Leibeigene des Herrn Khrushchev hatte sie durch diesen, ihren freundlichen Gebieter, Nachricht erhalten von den amtlichen Anfragen, die wegen ihres einzigen Sohnes Ivan ergingen. Ivan sollte ein Mörder sein. Das konnte sie nicht glauben. Hier herrschte ein grausamer Irrtum. Aber die Mutter würde den Sohn retten, wenn sie ihn nur erreichen könne. Khrushchev hatte ihr gestattet, die Reise zu machen. Sie war matt und schwach den langen Weg gegangen. Bettlerin, Pilgerin. Da war sie nun. Den Generalgouverneur wollte sie sehen. Dem wollte sie es vortragen, dass ihr Sohn unschuldig sei. Der wird mir es glauben, sagte sie. Seine Mutter hat mir es auch geglaubt. Dabei hielt sie den Herren das Briefchen hin. Der Adjutant wollte es ergreifen, rasch zog sie es wieder zurück. In seine eigenen Hände muss ich es legen. Es ist von seiner Mutter geschrieben. Lebt das Generalgouverneurs Mutter noch? Fragte der Polizeimeister. Hochbejahrt, antwortete der Adjutant, wohnt die edle Dame in Reval. Ja, in Reval, rief Iwans Mutter. Über Reval bin ich gegangen. Zu ihren Füßen habe ich gelegen. Dies hat sie geschrieben für ihren Sohn. Er wird mich meinen Sohn sehen lassen. Der Generalgouverneur Baron von P. hatte sich soeben mit seiner noch immer schönen, holdseligen Gemahlin und den liebenswürdigen Töchtern zur Mittagstafel gesetzt, die heute im eigentlichsten Sinne Familientisch war. Kein Gast, nicht einmal einer von den Adjutanten war zugegen. Der Brief seiner uralten Mutter, den ihm Iwans Mutter aus Reval mitgebracht, lag noch neben dem Gedecke der Dame vom Hause, die ihn kurz, ehe sie zum Speisen gingen, durchgelesen. Natürlich galt ihr Gespräch der würdigen Greisin, ihrer menschenfreundlichen Gesinnung, ihrer geistigen Klarheit, ihrer festen Handschrift und vorzüglich dem Glücke, dass ein Mann mit grauem Haar und weißem Bart noch die Begünstigung genieße, eine hochverehrte Mutter am Leben und bei dauernder Gesundheit zu wissen. »So sehr ich mich über jeden Ihrer Briefe freue«, sagte der Baron. »Diesmal würde ich es Ihr Dank wissen, wenn Sie nicht geschrieben hätte. Ich muss nun das bedauerungswürdige Weib morgen empfangen, die verzweifelnde Mutter. Und was soll ich tun, sie zu trösten? Ich kann des Mörders Schicksal nicht mildern. Und könnte ich's, doch wäre es wieder mein Gewissen. Für solchen Frevel, der kein Motiv hat als niedrige Habsucht, tierische Grausamkeit, was bleibt da übrig? Und wohin käme es zuletzt auf Erden, wollte man hier dem Rechter nicht seinen Lauf lassen. Gleichwohl wird sie weinen und bitten. Mutter bleibt Mutter. Es ist traurig, das zu hören. Und die meinige hätte mir den Jammer wohl sparen können. Was gibt's? Fragte plötzlich die Baronin den Tafeldecker, den sie mit den Lakaien und diese wieder durch die offene Tür mit einer der im großen Saale wachthabenden und eingetretenen Ordonnanzen flüstern sah. Keiner wollte mit der Sprache herausrücken. Nun werdet ihr antworten, drohte der Herr. Jetzt drückten sich die Livreediener beiseite und ließen den Unteroffizier vortreten. Sprich, sagte der General. Habe zu melden, dass ein Weib draußen steht und will sich nicht abweisen lassen. Kommt aus dem Gefängnisse und meint, es ist notwendig. Habe gesagt, erlaucht sitzen bei Tafel, essen und dürfen nicht gestört werden, außer bei Feuerschaden. Das Weib will nicht Vernunft annehmen. Ich habe seit 3 Tagen nichts gegessen, schreit sie. Mag er essen, aber anhören muss er mich. Das ist seine Pflicht. Die Frau hat recht. Und wenn es um Mitternacht wäre, dafür bezahlt mich der Kaiser. Lass sie kommen. Hier herein, marsch.